Yeah. 2011. Smokeaholic. ST. P.O. Yeah. 'Schon wieder sitz ich hier und denk über mein Leben nach. Ich hab's satt, denn ein Kampf ist für mich jeder Tag. Meine Probleme ertränk ich dann im Alkohol. Stoße mit meinem Bruder an und sag nur zum Wohl. Doch auch er merkt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich bleib weiter ruhig, sag nix und der meint, dass ich bin. Dass es nix bringt, alles in sich rein zu fressen. Er will mich aufbauen, fängt an lustige Lines zu rappen. Doch es nutzt nix, ich habe mein Lachen verloren. Denn mein Leben wird beherrscht von Hass, Angst und Zorn. Ich setz das Glas an und trink es auf Ex. Mein Bro nimmt es mir weg, sagt es hat keinen Zweck. Schieß dich nicht weg, denn davon wird es auch nicht besser. Sieh dich doch an, du bist jetzt schon wieder blau, du Penner. Ich seh ihn an, brech in Tränen zusammen. Sag, dass ich nicht mehr kann, denn das Leben macht mich krank. Wie der Wind bin ich verweht und verstreut. Wie das Feuer entfacht, doch die Zerstörung bereut. Wie das Wasser still hin und her fließt, als ob aus der Erde ein neuer Samen sprießt. Wie der Wind bin ich verweht und verstreut. Wie das Feuer entfacht, doch die Zerstörung bereut. Wie das Wasser still hin und her fließt, als ob aus der Erde ein neuer Samen sprießt. Und wir irren umher in einem Leben ohne Sinn. Und ständig stellt sich die Frage, wo sind die Drogen hin? Und so langsam wird mir klar, dass ich auch am Boden bin. Und ich bete und bete, dass wir endlich wieder oben sind. Und mein Bro und ich, wir glauben an das, was wir sehen. Ich sauf und sauf, er sagt, lass die Flaschen stehen. Es macht keinen Sinn, du weißt, dass dies euch nicht töten kann. Der Schmerz, der Hass, all das, ich gewöhn mich dran. Lauf mit dem Wissen durch die Welt, vertrau nicht jedem. Du wirst von vielen Leuten verraten, ich konnte es hautnah erleben. Trotzdem gibt es einige Leute, die sind gerade geblieben. Und der Weg zur Hoffnung steht dann auf der Straße geschrieben. Ich bin schon weit gegangen, musste viele Lasten tragen. Fühl mich frei, aber das doch nur an manchen Tagen. Und deswegen tränken wir unsere Leber in Gift. Nach außen bleiben wir stark, stählerner Blick. Wie der Wind bin ich verweht und verstreut. Wie das Feuer entfacht, doch die Zerstörung bereut. Wie das Wasser still hin und her fließt, als ob aus der Erde ein neuer Samen sprießt. Wie der Wind bin ich verweht und verstreut. Wie das Feuer entfacht, doch die Zerstörung bereut. Wie das Wasser still hin und her fließt, als ob aus der Erde ein neuer Samen sprießt.